Behalte Lupai im Auge, den gefährlichsten von Ganons Untergebenen. Mit Hilfe dieses Rubins werde ich dir die Seele rauben. Und du musst mir gehorchen.